Als am 2. August 1934 der alte Reichspräsident von Hindenburg sein gesegnetes und so mühereiches Leben beschließt, geht die Macht in Deutschland restlos auf Hitler über. Eine Volksabstimmung, die zweite während der Regierung der Nationalsozialisten, bringt ihm am 19. August mit überwältigender Mehrheit die Zustimmung des Volkes zur Vereinigung der Ämter des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers. Nachdem der Reichskanzler den alten Generalfeldmarschall in wahrhaft königlicher Weise zur letzten Ruhe gebracht, ist er nun der alleinige Führer, Schützer und Schirmherr des deutschen Volkes. Der Titel eines Reichspräsidenten aber ist nach Hitlers Willen mit dem Tod Hindenburgs erloschen. Adolf Hitler verfügt als Führer und Reichskanzler nun über eine Machtfülle wie kein deutscher Staatsmann vor ihm. Überall regt sich, aufgerufen durch den Führer, wurzelnd in seinen Worten und Weisungen sowie in den Lehren seines unübertrefflichen Buches »Mein Kampf« neues Leben. Der Reichskanzler aber sorgt dafür, dass dieses Leben sich auswirken kann in der Segnung des Friedens. Inmitten eines sturmbewegten Europa, aus dem beinahe von allen Seiten her unfreundliche Stoßwinde an Deutschland heranstrichen, stand er am Staatsschiff, immer wieder durch geniale Maßnahmen die Gefahr eines Krieges beschwörend. Er hat im Osten dem Reich eine Rückendeckung geschaffen, indem er Polen gewann. Als man Deutschland in der Frage der Entwaffnung demütigen wollte, hat er schon im Jahre 1933 den Völkerbund verlassen und damit die volle Handlungsfreiheit erlangt. Wie in der letzten Kampfzeit seiner Bewegung eine Zone von Gefahren mit behutsamster Entschlossenheit durchschreitend, gab er dem deutschen Volke am 16. März 1935 die so bitter entbehrte Wehrhoheit zurück. Mit eiserner Energie erfolgte die notwendige Aufrüstung zu Lande, zu Wasser, in der Luft, sodass heute das Reich so leicht nicht mehr überfallen werden kann. Das stolze Werk nationalsozialistischer Landesbefreiung vollendete der Führer, indem er am 7. März 1936 die deutsche Militärhoheit im Rheinland, die das Friedensdiktat zerstört hatte, wiederhergestellt hat. Damit ist die Grenze lückenlos gesichert, da auch das Saargebiet zu Beginn 1935 durch eine überwältigende Abstimmung ins Reich zurückkehrte. Als Ergebnis einer bedachtsamen, weitblickenden Außenpolitik erwuchs dann jene Verständigung und immer mehr sich vertiefende Freundschaft mit Italien, die als die Achse Berlin-Rom eine Garantie europäischer Sicherheit gegen den Weltfeind Bolschewismus geworden ist. Als sich dieser europäischen Verankerung das Anticom-Internabkommen mit Japan zugesellte, hatte Deutschland seine Weltstellung wiedererlangt. Die wilhelminische Vereinsamung war überwunden. Eine meisterhafte Volksaufklärung im Innern, zielbewusste Propaganda nach außen, beides die Schöpfung des Reichsministers Dr. Goebbels, hatte die Notwendigkeiten deutscher Politik und deutschen Wiederaufstieg vorausschauend, in Deutschland restlos erfolgreich, in der Welt beachtet und vielerorts verstanden, zum einsichtsvollen Bewusstsein der Gegenwart gebracht. So stand um die Jahreswende 1937-38 das Reich unangreifbar in der Welt, erfüllt von einer Sendung des Friedens, der wahren Ordnung und innerer Auferstehung des Abendlandes. Deutschland ist wieder Europas Schutzwall geworden. Nach außen gesichert will das befreite Reich auch in der Rohstofffrage unangreifbar sein. Seit dem Reichsparteitag von 1936 wird mit heroischer Anstrengung in einem Vierjahresplan danach gerungen, alles, was der deutsche Boden an Schätzen birgt, verfügbar zu machen, alles, was deutscher Erfindergeist zu vollbringen vermag, technisch-industriell auszuwerten. Generalfeldmarschall Hermann Göring, der Schöpfer der deutschen Luftflotte, bemeistert die ungewöhnlich große und entscheidende Aufgabe. Während das Dritte Reich im Innern von Tag zu Tag neue Kräfte mächtig wurde, während in der Außenpolitik die Wege sichtbar nach aufwärts und schließlich immer steiler emporführten, mussten die Deutschen in Österreich und in der Tschechoslowakei viel Schweres erleiden. Nun erst rächte sich vollends das Unheil von 1866, durch das ein blühender Ast des deutschen Baumes, sein reichster, wie wir glauben, zu einem Sonderleben, abgeschnitten vom Stamm der anderen, verurteilt worden ist. In der Tschechoslowakei wie in Österreich gab es eine NSDAP, in ihren Wurzeln in die Vorkriegszeit reichend, dann unter dem Eindruck der sieghaften reichsdeutschen Hitlerbewegung umgeformt und erneuert, in Österreich am 4. Mai 1926 im Kampf mit der alten demokratisch-parlamentarischen Richtung direkt neu gegründet. Zu mächtiger Stärke angeschwollen, unterlag sie in den Sudetenländern seit 1931 der Verfolgung durch die Tschechen und ist dann von diesen, die durch das Vorgehen der Regierung Dr. Dollfuß in Österreich angeregt wurden, im Spätherbst 1933 vollends verboten worden. In Österreich nahm die Bewegung seit 1930, getragen von der Begeisterung der noch aus den Zeiten Schönerer sehr antisemitischen und völkischen Intelligenz, einen großartigen Aufschwung. Breite Volksmassen, die Bauern der Alpenländer, die Gewerbetreibenden in den Städten, aber in zunehmender Stärke auch die Arbeiterschaft strömten ihr zu. Ihre Kundgebungen waren die mächtigsten des damaligen Österreich. Als dann die Machtergreifung im Reich, besonders aber der rasche Sturz der klerikalen Regierung in Bayern erfolgte, begannen am 7. März 1933 die Unterdrückungsmaßnahmen der Regierung Dollfuß. Es war eine verhängnisvolle Fügung für Österreich, dass im Jahre 1932 die angesehensten Männer seines öffentlichen Lebens, Erzbischof Piffel und die früheren Bundeskanzler Dr. Johannes Schober und Dr. Ignaz Seipel, starben. Politische Verantwortungslosigkeit, der Fanatismus des politischen Katholizismus und jüdische Rachgier gegen den Nationalsozialismus haben dazu geführt, dass die Verfassung Österreichs erst gebeugt und dann gebrochen wurde, dass Maßnahmen des Verbots gegen die NSDAP das namenloseste Unglück über das herrliche Donau- und Alpenland brachten. Zwei blutig unterdrückte Aufstände, der sozialdemokratische im Februar und der nationalsozialistische im Juli 1934, waren die Folge einer Regierungsweise, die sich gegen das Volk richtet. Denn dieses Volk stand, wie die Abstimmung vom 10. April 1938 noch nachträglich erwies, im Lager Adolf Hitlers. Tausende, ja Zehntausende deutscher Menschen sind in Österreich seit dem 19. Juni 1933, seit die Hitlerbewegung verboten war, in die Gefängnisse geführt worden, in enge Zellen, wo sonst Verbrecher untergebracht werden, oder in die Konzentrationslager von Wöllersdorf und Kaisersteinbruch, sowie in zahlreiche andere, die später errichtet wurden. Diese Lager und Gefängniszellen umschlossen die anständigsten und besten Deutschen Österreichs.